Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Willkommen zu einer Weltpremiere beim Abgefahren-Podcast, nämlich einer Episode von unter anderthalb Stunden. Hallo Jan! Ja, hallo Axel. Ich glaube, das schaffen wir auch diesmal nicht. Was? Anderthalb Stunden? Ein Short mit anderthalb Stunden? Wo ist denn eigentlich der Thomas? Der ist heute nicht da. Ich glaube, der bereitet sich vor, denn Es geht ja um den Caravan-Salon und da geht es ja um die Wurst oder besser gesagt um den Hauptgewinn beim Camper des Jahres. Gut, dass der sich jetzt ausruht und ganz relaxed dann da am Start ist. Ja, ich hoffe, dass er die entsprechende Spannung auch mitbringt. Ne? Also jetzt relax und dann die richtige Spannung, das richtige Adrenalin dafür. Jo. Genau. Ja, du hattest gerade gefragt, wann sind wir da? Genau, wir sind ja am zweiten Wochenende da, also sozusagen am letzten Wochenende des Caravan-Salons. Richtig. Und zwar war eigentlich unser Plan, der ADAC Camper des Jahres Wettbewerb ist an dem Samstag. Und da haben wir gesagt, naja, der Samstag alleine ist ja ein bisschen doof. Also wir sind da und wir sind natürlich auch für euch da, wenn wir uns da irgendwie treffen können. Was wir wissen, dass es sehr gewuselig ist und eventuell auch schwierig ist. Aber wir werden am Freitag anreisen, alle drei, und bis Sonntag bleiben. Das heißt, wir haben dann auch zwei Abende, die wir dann in irgendeiner Form zusammen verbringen können. Und hast du schon was geplant für den Abend? Ja, auf jeden Fall. Einen netten Abend habe ich geplant. Das ist gut. Und ich glaube, ein Bier wird auch dabei sein. Ein Moselwein. Auch gut, ja. Wir gucken mal, was wir da haben. Also wer was mitbringt von uns. Und ansonsten können wir uns ja auch abends dann an dem auf dem zentralen Platz dort mit dem Zelt und den Verpflegungsständen und auch Getränkeständen können wir uns ja treffen. Also wie gesagt, Anreise von uns Freitagabend am zweiten Wochenende, das ist dann der 1. September. Samstag gehe ich auf die Messe, hatte das vor, wollte dem Thomas ein bisschen zugucken. Was machst du Samstag dann? Natürlich auch, wenn die Sache von Thomas startet, bin ich natürlich auch da und werde die Daumen drücken. Und ansonsten hatte ich ein paar Sachen überlegt, ein paar Interviews vielleicht zu führen. Mal gucken, ob das alles klappt. Das hört ihr dann alle in der echten Caravan-Salon. Genau, schauen wir mal. Also wir werden die Aufnahmemikrofone oder Aufnahmegeräte natürlich mithaben. Sonntag werde ich dann relativ früh nach dem Frühstück abreisen. Was machst du Sonntag? Wirst du noch mal auf die Messe gehen? Das ist mein Plan. Also ich habe keine Restriktionen am Sonntag. Ich wohne ja auch sehr, sehr nah am Caravan-Salon, ist ja nur eine halbe Stunde von mir entfernt ungefähr. Also das heißt, ich habe da Zeit bis 19 Uhr, glaube ich, muss man raus sein. Ob ich es bis dahin ausreize, weiß ich nicht. Zumindest werde ich mir die Messe wohl nochmal angucken am Sonntag. Ja. Ja, und von daher sind wir dann dort die beiden Abenden irgendwo auf dem P1. Also wenn ihr euch mit uns connecten wollt, schreibt uns am besten per E-Mail an echt@abgefahren-podcast.de. Schreibt uns über Instagram an und wir gucken, wie wir da irgendwie zusammenkommen. Weil gefühlt ist das ja immer sehr wuselig und auch der P1 ist groß. Und da müssen wir uns einfach individuell abstimmen, wann wir uns wo wie treffen. Ansonsten wird es halt schwierig. Wichtiger Hinweis noch, es kann natürlich passieren, dass wenn wir uns mit euch treffen, dass wir ein Mikrofon dabei haben und vielleicht den ein oder anderen O-Ton noch einfach mit aufnehmen. Also seid darauf gefasst. Zweites Wochenende, 1. bis 3. September 2023. Sollten wir hier noch dazu sagen, weil ein Podcast wird ja vielleicht auch nächstes Jahr gehört. Ja, und dann würde ich sagen, Jan, sind wir schon am Ende mit dem kürzesten Podcast ever bei uns, oder? Ja, wenn wir uns beeilen, kommen wir noch knapp unter die 5 Minuten. Genau, und dann würde ich sagen, immer eine Handbreit Tickets im Portemonnaie. Das ist ein guter Hinweis. Cool, alles klar. Alles gut. Dann bis dahin. Wir sehen uns im September. Genau, ciao, ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage